Ich bin allein. Niemand ist mir gefolgt. Es hat zu regnen angefangen. Arme und Beine sind mir schwer an diesem Morgen. Meine Stiefel von getrocknetem Lehm verschmiert. Die Sohle an meinem rechten Stiefel hat sich gelöst. Schlägt wie eine Peitsche im Takt meiner schweren Schritte. Ich hebe den rechten Fuß etwas höher, wodurch mein hinkender Gang sich noch verstärkt. Deutlicher als sonst spüre ich jetzt die fehlenden Zentimeter meines rechten Beines. Hin und wieder schiebt sich die Sohle unter eine Strauchwurzel. Wenn ich stehen bleibe, um mich auszuruhen, stehe ich auf meinem linken Bein wie auf einem Leuchtturm und werfe mein zweites Bein wie eine vom Wind bewegte Schaukel vor und zurück. Die lose Sohle schabt über den Boden. Die lose Sohle schabt über den Boden, dass es ein leises Geräusch macht. Seit meinem überhasteten Aufbruch in den Wald von Deisdorf ist mir kein einziger Mensch begegnet. Hallo? Ist da jemand? Hin und wieder bleibe ich stehen. Hin und wieder bleibe ich stehen und schaue mich um, so als wäre jemand hinter mir. Aber da ist nicht jemand. Immer nur der Wald. Hin und wieder bleibe ich stehen. Der endlose, dunkle Wald von Deisdorf, in dem die Jünger des Onslow Kirby wohnen. Der endlose, dunkle Wald von Deisdorf. Ein dichter Nadelwald, in dem ich nahezu unsichtbar bin. Und so hege ich die Hoffnung, dass ich unentdeckt und lebend aus dieser Hölle herauskomme. An einem der Kanäle, die den Wald wie ein Netz durchziehen, blicke ich zu den verkohlten Resten einer Flachsiedlung hinüber. Kleine, hölzerne Gehöfte, die früher einmal als Wachposten gedient haben. Ein auf Pfosten stehender Speicher, in dem die Vorräte vor Ungeziefer geschützt waren. Ich steige über den Kanal und schlage mich zu einem Gehöft durch. Eine kleine, in die Erde eingetiefte Hütte, wo die Jünger ihr Werk- und Materiallager haben. Ich gehe bis zur Tür, öffne sie vorsichtig und trete ein. Hallo? Nach wenigen Schritten bleibe ich stehen. Hallo? Jens, bist du das? Es dauert einige Sekunden. Dann haben sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Hallo? Jens? Jens, bist du zu Hause? Hallo? Ist da jemand? Die Tochter des Onslow Kirby. Hörspiel von Matthias Caro. Hallo. Hallo? Ist da jemand? Ja. Ah. Na, wen haben wir denn da? Das patschnasse Regenmonster. Mein erster zahlender Gast am heutigen Tag. Freuen Sie sich nicht zu früh. Sie trainieren für den Lauf? Nein, ich komme gerade vom Bahnhof und es regnet so. Ja, stimmt. Wolfram ist ja krank. Welcher Wolfram? Der Busfahrer. Und wenn es so weiter regnet, fällt der Lauf morgen auch ins Wasser. Eine verdammte Sintflut ist das. Teil der Wiesen steht schon unter Wasser. Und der Lauf bringt mir doch jedes Jahr ein paar Kunden mehr. Wirklich? Ich meine, letztes Jahr waren nicht gerade viele Zuschauer an der Strecke. Na, egal. Sie sind mein Hauptgewinn, würde ich sagen. Hauptgewinn? Kommen Sie endlich rein, Fräulein Kirby. Aber lassen Sie das schlechte Wetter da draußen. Was? Ja, natürlich. Irisch-blau. Was? Wovon reden Sie? Von Ihrem Rock, Fräulein. Ein Faltenrock. Faltenrock. Irisch-blau. Ein gefährliches Blau. Also, es hat geregnet und ich dachte, ich stelle mich mal bei Ihnen vor. Ist langsam an der Zeit, was? Braucht immer erst eine Sintflut, bevor man sich kennenlernt. Ja, ja. Oder gleich einen... Man kennt sich ja nur so vom Sehen. Ja, ja. Wo wollen Sie eigentlich hin, Fräulein Kirby? Hören Sie bitte auf, mich immer Kirby zu nennen, ja? Selbstverständlich. Sie wohnen in Deistorf. Da wohne ich, ja. Also mein Mann und ich. Genauer gesagt in der Deisdorfer Tiefe. Da wohnt auch unser Pachulke, der Zechpreller da hinten. Zechpreller. Hallo, freut mich. Wir sind uns noch nie begegnet, oder? Pachulke, die Frau hat dich was gefragt. Ja, lass mich in Ruhe. Entschuldigen Sie, es hat ihn kaputt gemacht. Was? Die Liebe. Sie. Liebe. Sie. Ich. Sie sind also das Fräulein Schlüter, ja? Woher wissen Sie meinen Namen? Ja, das Schild da auf Ihrer Brust. Ach so, das ist Schlüter Filialleiterin. War eine lange Nacht, was? Nein. Also, wir hätten heute Tag der offenen Tür in der Bankfiliale gehabt. Aber daraus wird heute nichts. Kein Auto, kein Bus, kein Zug, kein... Ja, ja. Auch kein... Guten Tag, mein Name ist Sandra Schlüter. Die Sparkasse Neuendorf freut sich, Sie in der neuen Filiale begrüßen zu dürfen. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? So. Kann ich gut verstehen. Für mich wäre das auch nichts. Was? Was wäre nichts für Sie? Ja, nett sein zu Leuten, die man gar nicht sehen will. Naja, also voll ist es bei Ihnen ja auch nicht gerade. Wie meinen Sie das? Oh, ein kleiner Scherz, Entschuldigung. Schon gut, junge Frau. Ich beiße nicht. Oh, da bin ich aber froh. Sollten Sie eigentlich wissen. Was sollte ich wissen? Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Was sollte ich wissen? Whisky? Ja, on the rocks. Aber jetzt lenken Sie mich vom Thema ab. Was sollte ich denn wissen? Sie können sich wohl nicht erinnern. Nein? Sollte ich? Habe ich vor Ewigkeiten mal mit Ihrem Sohn geknutscht? Kleiner Scherz. Ja, sowas Ähnliches. Jetzt gucken Sie nicht so. Sie sind Filialleiterin, richtig? Was? In Deistorf nennen wir es die Verschiebung der sporadischen Schichten. Die Verschiebung der sporadischen Schichten? Sie wollen mich verarschen. Na, trinken Sie mal. Nichts lieber als das. Das ist gut. Ja, ne? Schwarz gebrannt. Wow. Der Dank gebührt Pachulke. Respekt, Herr Pachulke. Ja, ja. Respekt. Ja, er redet nicht so gerne. Entschuldigen Sie ihn. Auf Ihr Wohl. Auf Ihr Wohl. Warum haben Sie mich eigentlich, als ich reinkam, Kirby genannt? Auf dein Wohl. Hören Sie doch, oder? Meine Lu. Ach, habe ich das, Frau Filialleiterin? Yep, haben Sie, Herr Barkeeper. Ganz eindeutig. Und kommen Sie mir jetzt nicht wieder mit Ihren komischen Schichten. Auf dein Wohl. Ganz ehrlich. Meine Lu. Sie erinnern mich an jemanden. So? An wen denn? Eine Berühmtheit? Madonna? Oder eine glänzende sporadische Schicht? Kennen Sie vermutlich nicht. Eine Verwechslung mehr nicht. Oh, da bin ich aber erleichtert, Herr... Nissen. Eduard Nissen. Ach, dann müssen Sie der Mann mit den goldenen Händen sein, von dem Frau Cordes mir erzählt hat. Ihr Auto springt im Winter oft nicht an. Richtig, das Auto. Meins übrigens auch nicht. Ein Oldtimer. Reden Sie von meinem Auto? Ein Ford Taunus, richtig? Mein Mann ist gerade damit unterwegs. Sonst wäre das alles heute nicht passiert. Und zu allem Überfluss funktionieren auch die Telefone nicht. Aber was verlange ich schon? Ich meine, wir leben doch bloß im 21. Jahrhundert. Ja, die tote Zone. Was? Wir leben hier in der toten Zone. Ja, da haben Sie recht. Eine sehr eigene Gegend, dieses Deistorf. Ja, die tote Zone. Punkt 16 Uhr werden die Bürgersteige hochgeklappt. Die genaue Ausbreitung hängt von der Intensität der sporadischen Schichten ab. Sie werden es bald verstehen. Versprochen. Ein König. So hat Frau Cordes sie genannt. Der Nissen ist ein echter König, hat sie gesagt. Und ich glaube, die meinte das im wörtlichen Sinne. Ein König. Stiller Beobachter trifft es wohl eher. Sie hat nur Gutes über Sie erzählt. Davon gehe ich aus. Ihr Wagen war in einem schrecklichen Zustand. Nicht so wie Ihre. Wie meiner. Sie sind neu hier, richtig? Naja, mein Mann und ich sind vor fast 2 Jahren nach Deistorf gezogen. Heißt Ihr Mann wie Sie? Nein. Raban. Jens Raban. Ein ungewöhnlicher Name. Wie meinen Sie das? Wachulke, kennst du einen Herrn Raban? Krufen. Ich kenne einen Herrn Krufen. Ich kenne einen Herrn Krufen. Schön haben Sie es hier, Herr Nissen. Ach, kommen Sie, Fräulein Schlüter. Lassen wir die gespielten Möglichkeiten. Da, wo Sie herkommen. So, wo komme ich denn her? Hamburg, dachte ich. Ihr Mann soll... Was soll mein Mann? Ich dachte, Sie kennen ihn nicht. Wird viel geredet in so einem kleinen Dorf, Fräulein Schlüter. Wird viel geredet in so einem kleinen Dorf, Fräulein Schlüter. Sie sind in das Haus der Rattlers gezogen, richtig? Ja. Schönes Haus. Liegt direkt an den Wiesen. Ja, nur ein paar Jogger am Morgen, Leute mit Hunden. Das mag ich. Wir wollen uns vielleicht auch einen zulegen. Einen Hund? Ein Windhund. Sie sind nicht verheiratet. Was? Nein. Ach so, kein Ring. Naja, wilde Ehe nennt man sowas wohl hier bei Ihnen in der toten Zone. In Hamburg. Wie meinen Sie? In der Gegend um Dahlsdorf sind die Menschen entweder allein oder verheiratet. Meistens beides. Oder sie sind tot, Fräulein. Tot. So wie Frau Rattler. Ach, Bachulke, scher dich zum Teufel. Hören Sie bloß nicht auf diesen Quälgeist, Fräulein. Ja, ja, wenn es nach unserem Herrn Nissen ginge, wäre es wohl das Beste. Man würde mir auch das Maul stopfen. Halt den Mund, Bachulke. Schon gut, Nissen. Schon gut. Der Zechpreller Bachulke geht dann mal besser. Ja, schlaf deinen Rausch aus, Bachulke. Die zweite Chorprobe ist heute Nachmittag um 3, da erwarte ich dich. Nüchtern. Fräulein. Herr Bachulke, kennen wir uns? Nein. Ich denke nicht. Ist mir eine Ehre, Frau Schlüter. Nissen! Chorprobe um 3, Bachulke. Bachulke? Hallo? Jens? Hallo? Ist da jemand? Hallo, Schatz. Oh, verdammt. Boah, jetzt hast du mir aber einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Puh. Alles gut, Sandra? Ja, nein. Die Haustür stand offen, ich hatte aber abgeschlossen und jetzt... Du bist ganz bleich. Ich habe fast einen Herzinfarkt. Und danke für dein Mitgefühl. Ich dachte, du kommst erst heute Nacht oder morgen zurück. Wie heißt es in diesem Lied von Grönemeyer? Stillstand ist der Tod... Geh voran, bleibt alles anders. Das sehe ich, Jens, das sehe ich. Ich war gerade auf der Autobahn. Da rief Joachim mich an. Warum? Was ist denn passiert? Er sagte, ich müsse das Ende des Textes noch einmal überarbeiten. Es sei zu wenig prägnant. Zu wenig prägnant? Das Ende deines Textes? Ja. Er sagte, er habe ihn wieder und wieder gelesen. Und sei schließlich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich da noch mal dran müsse. Dann würde der Text aber richtig gut werden. Und das sagt er dir, während du schon auf dem Weg zu ihm in die Pampa bist? Ja. So ist er eben. Spontan. Joachim ist eben eine Künstlernatur. Und warum hast du mich nicht spontan angerufen? Einfach vergessen. Joachim und ich treffen uns dann, sobald ich das neue Ende habe. Ich habe da schon so eine Idee. Wie ein Schatten kommt er den Kai entlang auf mich zu. Er ist mir gefolgt, wie ich vermutet habe. Die Kapuze seines Parkas verdeckt sein Gesicht noch, als er schon fast vor mir steht. Er richtet seinen Blick gen Himmel. Sehr gut. Hast du mit deinem Herrn Lektor eigentlich schon über den Vorschuss gesprochen? Ja, also vor 2 Wochen, da wollte ich ihm... Ist schon gut, mein großer Geschäftsmann. Du siehst irgendwie irritiert aus, Sandra. War ein seltsamer Tag. Was ist denn? Das wollte ich dir schon vorhin am Telefon erzählen. Kam aber immer nur die Mailbox. Ah, tut mir leid. Es hat so geregnet, als ich auf der Autobahn war, da konnte ich nicht rangehen. Und jetzt stand die Haustür offen. Ich dachte, da ist ein Einbrecher oder so. Dann stehst du plötzlich da. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Jetzt noch nicht. Und ja, der Tag war... Was machst du eigentlich hier? Müsstest du nicht bei der Arbeit sein? Als erstes ist der Zug ausgefallen, dann der Bus, dann habe ich auf der Arbeit angerufen und Robert hat mir einen Tag freigegeben. Robert? Zum Mitschreiben? R-O-B-E-R-T? Robert? Klingt doch gut. Ein verregnetes, langes Wochenende. Naja, auf dem Rückweg kam dann wie gesagt auch der Bus nicht und ich bin den Weg zurück nach Hause zu Fuß gegangen. Es hat wie aus Eimern geschüttet. Darum habe ich mich bei der Kneipe in der Kurve unterstellen müssen. Und als es überhaupt nicht mehr aufhörte zu regnen, da habe ich mir irgendwann ein Herz gefasst. Wie ein Schatten kommt er den Kai entlang auf mich zu. Er ist mir gefolgt, wie ich vermutet habe. Die Kapuze seines Parkas verdeckt sein Gesicht noch, als er schon fast vor mir steht. Er richtet seinen Blick gen Himmel. Oh, verdammte Scheiße, Jens. Er kaut auf einem Grashalm, der feucht aus seinem Mund hängt. Wie eine Opfergabe trägt er etwas auf seinen Armen. Etwas Schweres. Wenn ein Hund sich nicht mehr bewegt, wenn die anderen Hunde ihn angreifen, dann ist er reif, Raban. Mit einem leichten Kopfnicken spuckt Nissen aus, lässt das Gewehr wie einen leblosen Körper vor meine Füße fallen und geht zurück in Richtung Kneipe. Ich kann das nicht. Er bleibt stehen. Was hast du gesagt? Er dreht sich zu mir um. Was hast du eben gesagt, Raban? Ich kann das nicht. Er humpelt die letzten Schritte auf mich zu. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Hörgerät brauche. Ich bringe niemanden um. Wovon redest du, Raban? Die Fotos, die du mir gegeben hast. Meine Recherche im Archiv, mein Buch. Welches Buch? Die Tochter des Onslow Kirby. Ich mag dich, Raban. Ja? Ich will, dass du mich gehen lässt. Wo willst du hin? Ich weiß es nicht. Weg, einfach weg. Ich wollte es dir schon bei unserem letzten Treffen sagen. Ja, hast du aber nicht. Und es wäre auch nicht gut für dich. Ich weiß. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Scheiß drauf, Raban. Es geht hier um dein Leben, nicht meins. Sie ist es. Nissen. Ihr Gesicht. Jede Falte. Jeder Schatten. Und sie ist so schön. Was redest du da für einen Scheiß? Meine Frau. Sie leuchtet von innen. Sie strahlt. Sie hat so eine Autorität. Er wischt sich die Spucke aus dem Mundwinkel und blickt mich von oben herab an. So wie der stolze Barbarossa auf diesem Bild, das in der Bankfiliale in Sandras Büro hängt. So verfolgt mich auch sein Blick jetzt überall hin. Deine Frau, die Filialleiterin. Etwas zu brüderlich legt Nissen jetzt seinen Arm über meine Schulter und atmet mir ins Gesicht. Komm schon, Raban. Nissen greift mir in den Schritt. Da bewegt sich doch was. Ruckartig zieht er seine Hand zurück und holt weit aus. So wie er es in der Kneipe immer bei Bachulke macht, um ihm einen Schreck einzujagen. Hast du mich verstanden? Ein tiefes Grummeln flussaufwärts. Raban, ich höre. Der Dieselmotor eines vollbeladenen Lastschiffes. Ich höre. Dann der Schlag. Mitten ins Gesicht. Ah! Verdammt! Stell dich nicht so an, Raban. Scheiße, Nissen! Ich höre. Ich wische mir mit dem Ärmel über das Gesicht und blicke zum Hafen. Jens Raban? Nissen schließt seine Augen und ich beobachte ihn dabei, wie er ganz leicht, nur wenige Zentimeter sind es, von einem Bein auf das andere schwankt. Der Autor? Ich blicke über den Parkplatz in Richtung Wiesen, wo der Frühnebel noch über dem Flussbett liegt. Der gehörnte Ehemann? Das vereinzelte Aufleuchten von Blitzen. Ich will nur sicher gehen, dass du unsere Probe heute Nachmittag nicht vergisst. Kurze Momente, in denen die nasse Grasnarbe des Waldes durch den Nebel hindurch sichtbar wird. Und hier der Brief, den wollte ich dir zurückgeben. Ich habe ihn nicht abgeschickt, auch wenn du mich drum gebeten hast. Lieber Joachim, nach Wochen, Monaten mühsame Recherche. Nee. Nachdem ich deine Frau und Joachim... Ich dachte, du solltest oder willst vielleicht deine Worte neu überdenken. Du sollst entscheiden, Rabban. Das ist dein Leben. Mein lieber Joachim Petersen, in der letzten Woche ist es mir nun endlich gelungen, das Archiv von Deisdorf zu betreten. Das ist dein Leben, Rabban. Halten Sie sich fest. Nach den vielen vergeblichen Anläufen, von denen ich Ihnen ja berichtet hatte, konnte ich nun endlich mit der eigentlichen Arbeit beginnen. Der Abschrift. Die Mühe hat sich gelohnt. Soweit möchte ich vorgreifen. Ich habe sämtliche Kisten und Karteien nach Spuren von der Tochter des Onslow Kirby durchsucht, aber bis auf einen kurzen, handgeschriebenen Bericht von einem gewissen Henry Krofen nicht wirklich viel über sie gefunden. Aber diese 23 von mir eigenhändig abgetippten Seiten entschädigen doch wohl für die Mühe und entstandenen Kosten. Henry Krofen war ein feinsinniger, leidlich untersetzter Mann mit spitzer Nase. Ein Fremder, der es geschafft hatte, unerkannt in die Gemeinschaft der Jünger aufgenommen zu werden. Als Landflüchtiger getarnt, hatte er Zuflucht bei den Jüngern gesucht und erhalten. Krofens Aufenthalt bei den Jüngern muss in die Wochen und Tage um das Neujahrsfest gefallen sein, als die Verschiebung der sporadischen Schichten besonders stark war. Trotz meiner Begeisterung will ich mich kurz fassen. Henry Krofen, sein Schicksal verliert sich in den sporadischen Schichten, könnte man sagen. Das Schicksal der Tochter des Onslow Kirby hingegen ist dramatisch und von Krofen bezeugt. Sie wurde umgebracht. Ein Messerstich in ihren Rücken. Die aufgeschlitzte Kehle gegen die Sonne gedreht. Anbei der Durchschlag meiner wortgetreuen Abschrift. Wie Sie jetzt sicher verstehen werden, Herr Peters, blicke ich voller Erregung auf unser baldiges Treffen. Ich freue mich, Ihnen alsbald meine Arbeit über die Jünger des Onslow Kirby vorlegen zu können. Leider konnte ich bis zum jetzigen Zeitpunkt kein Foto oder Porträt der jungen Frau finden. Herr Peters, mein Plan ist es heute, die Liebesgeschichte zwischen dieser faszinierenden jungen Frau und Henry Krofen von ihrem Ende her zu erzählen. Als ich die letzte Seite der Aufzeichnungen, welche mit einem farbigen Bild einer Flachsiedlung verziert war, umblätterte und auf den Tisch niederlegte, fiel mein Blick auf die fast unbeschriebene Rückseite. Drei Worte, mit Bleistift geschrieben. Jemand wird sterben. Entschuldigen Sie, aber er lässt immer irgendwas liegen, unser Pachulke. Wie ein Kind. Sein Bleistift, den liebt er über alles. Kein Problem, ich habe Zeit. Die Züge fahren den ganzen Tag nicht und das Auto hat mein Mann. Tja, Fräulein Schlüter. Alles in Ordnung? Natürlich, nur mein Sorgenkind. Pachulke, meinen Sie? Sie kümmern sich um ihn? Ja. Ist wirklich alles in Ordnung? Ja, ja. Warum hat Herr Pachulke mich eben so angeguckt, als er mir die Hand geschüttelt hat? Ich habe das Gefühl, wir sind uns schon mal begegnet. Kann das sein? Wollen Sie das wirklich wissen, Fräulein? Ja, wenn Sie damit aufhören, mich Fräulein zu nennen. Nur das nur wegen dem Ring. Entschuldigung. Welcher Ring denn? Sie tragen ja keinen. Ich bin alt. So alt sehen Sie gar nicht aus, Herr Nissen. Danke für das Kompliment. Ich komme vielleicht aus einer anderen Zeit. Eine Zeit, in der es kälter ist. Rauer, vermute ich. Ja, so in der Art. Gut. Ich höre. Was? Na, die andere Zeit. Von der jetzigen Regenzeit habe ich für heute genug. Oh, das wird aber nicht ganz einfach. Ach, bitte. Draußen regnet es und wir wollen ja nicht, dass das Fräulein Schlüter nass wird, oder? Nein. Sie könnten sich den Tod da draußen holen. Ihre Hand blutet übrigens, Herr Nissen. Das Garagentor hat geklemmt. Da habe ich was nachgeholfen. Das Garagentor? Uff, Deswegen also die Schwellung. Genau. Ich musste noch was für Pacholke holen, was er dringend braucht. Für die kalte, raue Zeit, nehme ich an. Stock und Hut. Sie lernen schnell, Fräulein Schlüter. Ich danke, Herr Nissen. Aber Ihre Hand muss verbunden werden. Sollte der Zug am Montag auch noch nicht fahren, kann ich Ihnen vielleicht eine Mitfahrgelegenheit organisieren. Schön, dass wenigstens Sie sich Gedanken um meine Zukunft machen. Wissen Sie, mein Mann hat eher wenig Verständnis für meine Art der beruflichen Ambition. Was macht er denn gerade, Ihr Mann? Er hofft, sein nächstes Buch bei einem renommierten Verlag unterzubringen. Vielleicht sollte ich ihn einmal kurz anrufen. Er weiß noch gar nichts von meiner Misere heute. Machen Sie das. Er hat sicher viel um die Ohren. Ja, für unverständliche Dinge hat mein Mann meist eine gute Erklärung parat. Das klingt doch gut. Und ich steche in der Zwischenzeit ein neues Fass an. Chorknaben sind durstiger, als man denkt. Die Chorprobe um 3, verstehe. Fräulein Kirby? Hallo, dies ist der Anschluss von Jens Raban. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piepton. Danke. Hallo Jens, ich dachte, wo bist denn du gerade? Also ich würde dich gern sprechen. Ja, freue mich jedenfalls, dich heute Abend oder morgen zu sehen. Mach's gut. Wie spät haben wir es, Fräulein Schlüter? Was? Warum haben Sie denn eine Axt in der Hand? Ich will sie umbringen. Was denn sonst? Es hat wie aus Eimern geschüttet. Darum habe ich mich bei der Kneipe in der Kurve unterstellen müssen. Die Kneipe gehört doch diesem Nissen, oder? Ja, schräger Typ. Kennst du den? Hier und da getroffen. Vielleicht beim Osterfeuer einmal kurz gesprochen. Oder so. Der ist irgendwie ein bisschen unheimlich. Wieso? Ich bin da nur kurz rein, weil mir kalt war. Das glaubst du echt nicht. Der Typ hat mir was von einer toten Zone um Deisdorf herum erzählt. Die tote Zone, hast du gesagt? Ja. Klingt doch irgendwie unheimlich, oder? Naja. Die Leute hier sind echt komisch manchmal. Darf man alles nicht so ernst nehmen. Aber ich glaube, er hat mich nicht hochgenommen, Jens. Es war so, als würde er davon ausgehen, dass ich es verstehen müsste. Als wäre ich eine Eingeweihte. Eine Wissende, Frau Bankchefin. Eine Wissende sind Sie. Fräulein Kirby. Was? Fräulein Kirby, so hat er mich genannt. Lou Kirby? Ja, genau. Die Tochter des Onslow Kirby. Das ist die Frau, über die ich seit Wochen recherchiere. Sie hat vor 100 Jahren in Deisdorf gelebt. Und was ist mit ihr passiert? Sie wurde ermordet. Man hat sie mit aufgeschlitzter Kehle gefunden. Ich glaube, wegen einer verbotenen Liebesgeschichte. Na, das beruhigt mich ja dann sehr. Nimm's nicht so tragisch, Sandra. Wie bitte? Sonst geht's dir aber gut. Ich nutze noch die Gelegenheit und laufe mich ein bisschen warm für morgen. Eine kleine nasse Runde nur. Und dann ab in die Badewanne. Okay, mach das. Ist wohl das Beste, nicht weiter drüber nachzudenken. Ich ruh mich mal eine Runde aus. Ja. Und dann machen wir uns einen schönen Abend vor dem Kamin. Klingt gut, Jens. Bis später dann, Sandra. Ja, bis später. Also, wie spät ist es, Fräulein Schlüter? Was? Warten Sie. 10.31 Uhr. Dann könnten wir Glück haben. Mein Glücksvorrat ist jedenfalls für den heutigen Tag noch nicht aufgebraucht. Können Sie mit auf die Waage legen. Aber das Beil können Sie gerne wieder verschwinden lassen. Brauche ich aber. Für die Eiswürfel. Sehen Sie. Sie haben was vor mit mir, Herr Nissen. Geben Sie es zu. Hier, trinken Sie. Und was, glauben Sie? Egal. Trotzdem danke. Ich sollte Sie vielleicht beschützen. Vor wem denn? Sie kräftiger Mann. Ich vermute, Sie haben noch nichts von der toten Zone um Deisdorf gehört, richtig? Nein. Oder meinen Sie mein Schlafzimmer? Okay, Spaß beiseite. Haben Sie in den letzten Wochen gut geschlafen? Machen wir jetzt so ein Psychospiel? Aber nein, ich schlafe sowieso nicht gut. Und in letzter Zeit noch schlechter. Ab 4 Uhr geht nichts mehr, bis auf einen kurzen Albtraum, bevor der Wecker klingelt. Es wird wieder passieren. Was? Meine Schlaflosigkeit? Oh, sicher. Wovon haben Sie geträumt heute Nacht? Ich weiß nicht. Kann mich nicht erinnern. Da war nichts. Die tote Zone. Ja, man könnte es auch einfach Traumlosigkeit oder Erinnerungsschwäche nennen. Wäre möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich, wenn ich sie mir so angucke. Jetzt machen Sie mich aber neugierig, Herr Nissen. Etwas Jungenhaftes. Naive Wangengrübchen. Konturen, die an einen großen Maler erinnern. Mein verfickter Chef hat mir auf der Weihnachtsfeier mal gesagt, dass ich aussehen würde wie aus einem Da Vinci-Bild. Die lombardische Schule. Was? Ein sentimental spitz zulaufendes Kind. Oh, hören Sie auf, Herr Nissen. Sind Sie gläubig, Fräulein Schlüter? Nein, verdammt. Dann glauben Sie mir wahrscheinlich auch nicht, dass Sie schon mal hier gewohnt haben. In Deisdorf, meinen Sie? Sicher nicht. Sie hießen damals Lou Kirby. Aha. Na, dann wäre das ja geklärt. War schon immer unzufrieden mit meinem Namen. Sie waren die Tochter des Onslow Kirby. Ah. Verstehe. Nein. Sie verstehen gar nichts. Nein. Das Archiv. Ja, sicher. Und gleich sagen Sie, dass Sie in Wahrheit der Papst sind. Aber warten Sie, als ich eben draußen stand... Das Archiv. Das Plakat. Die Jünger des Onslow Kirby. Eine Messe. Das stand da. Morgen im Anschluss an den Marathonlauf. Wir proben heute noch. Bachulke singt Bariton, nicht Tenor. In dieser anderen Welt, meinen Sie? Da, wo ich Lou Kirby heiße? Nein, in dieser. Aus reiner Neugier. Ich habe da so ein komisches Gefühl. Also in dieser anderen Welt sind wir nicht zufällig verwandt? Nein, wir kennen uns nur flüchtig. Und Pachulke? Der Zechpreller ist Ihr Geliebter. Mein Geliebter? Na, dann hätten wir das ja auch geklärt. Lassen wir das, Fräulein Schlüter. Kirby. Lou Kirby. Was ein guter Whisky nicht alles bewirken kann, ne? Sehr witzig, Janis. Aber bevor ich jetzt gehe, sagen Sie mir doch zur Erheiterung bitte noch... Wow. Wer Onslow Kirby ist? Vorsicht, Fräulein Schlüter. Sie schwanken. Hier ist ein Stuhl. Setzen Sie sich. Bitte. Danke. Puh, mir ist ganz anders mit einem Mal. Aber ich muss jetzt wirklich gehen, Herr Nissen. Ja, die Verschiebung der Schichten spürt man besonders stark, wenn man etwas dazu trinkt. Pachulkes Whisky, vermute ich. Wo befinden Sie sich, Fräulein Schlüter? In einer Lagerhalle, glaube ich. Was hören Sie? Tiefes Dröhnen und Rumpeln. Vielleicht eine Diesellokomotive. Wie ist das Wetter? Es regnet. Weiter. Was noch? Eine schwere Diesellokomotive schiebt sich im Schritttempo an der Lagerhalle vorbei. Die rostigen, von Moos und dünnem Gras überwucherten Schienen biegen sich unter der Last. Das leuchtende Rücklicht des letzten Waggons. Weiter. Immer weiter. Jemand greift meine Hand und zieht mich in den Regen hinaus. Es dauert einige Sekunden, bis sich meine Augen an das Licht gewöhnt haben. Wir laufen die Schienen in Richtung Wald hinunter. Kurz darauf erreichen wir einen Schuppen. Ich öffne die Tür, taste mich durch die Dunkelheit. Es riecht nach Öl. Eine Draisine. Ich löse die Handbremse und rolle das Ungetüm ins Freie. Ich lasse den Motor an und wir springen auf. Mit einem mächtigen Ruck setzt sich die Draisine in Bewegung und wir rollen in den Wald, in die tote Zone hinein. Die zerbrochenen Fensterscheiben einer Sporthalle werfen unser Spiegelbild zurück. Ich und ein Mann, wie wir Rücken an Rücken auf der Draisine sitzen. Von einem Damm leicht erhoben rollen wir dahin. Das gleichmäßige Geräusch der schlagenden Achsen. Das unruhige Tuckern des Dieselmotors. Ich kann seinen Rücken spüren. Seine leicht hervorstehende Wirbelsäule. Ich drücke meinen Hinterkopf gegen seinen und spüre ein wohliges Gefühl meinen Körper durchfluten. Oh mein Gott, Jens, was ist passiert? Alles gut. Ein Missverständnis. Du blutest. Komm her. Nein. Komm schon. So ist brav. Komm zu Mama. Wer hat es gemacht? Und warum? Ich verweigere die Aussage. Jens? Ja? Wo warst du? Du warst nicht joggen. Wo warst du? Im Deisdorfer Feld. Wieso? Ach, nur so. Ach, meistens laufe ich am Friedhof vorbei und dann bei Wilkes Getreidesilo in den Weg zum Hundeverein. Und wenn das Gatter offen steht... Gehst du über die grüne Wiese bis zum Fluss runter und prügelst dich? Was? Genau der Weg, den wir bei unserem ersten Spaziergang hier gegangen sind. Die grüne Wiese. Erinnerst du dich? Ja. Der Weg der Verliebten. Damals haben wir sogar noch in einem Bett geschlafen. Ach, jetzt fang nicht wieder damit an, Sandra. Du hast mich auf die Couch verbannt. Nicht ich, dieses Ungetüm in deiner Nase. Okay. Gewonnen. Was ist? Ich fand es gerade schön, wie du von der grünen Wiese gesprochen hast. Wie denn? Zärtlich. Ha, von daher weht der Wind. Hab schon verstanden. Was verstehst du? Dass wir auf der grünen Wiese eine ziemlich schöne Nacht verbracht haben. Da war Liebe. Wir hatten einfach nur guten Sex. Damals war es noch mehr. Ich verstehe schon, Jens. Nein. Was nein? Du verstehst gar nichts. Wow, du bist ja richtig aufgebracht, Jens. Ich habe mich für dich geschlagen. Aha. Und? Egal. Das ist neu. Sonst sitzt du hier mit deinen Büchern und den Gebrüdern Grimm. Ich sitze. Ich laufe seit einiger Zeit. Ja, wie auch immer. Jedenfalls hast du dich irgendwann entschieden und bist aus der realen Welt verschwunden. Was? Was? Reden wir gerade miteinander? Ich hab fast das Gefühl. Ja, wir reden. Der Regen, der Zug ist nicht gefahren. Vollkommen nass bist du zur Tür reingekommen und wir sprachen miteinander. Da hast du mich gefragt, wo warst du? Sie fragte ihn... Wo warst du, Jens? Sie fragte ihn, wo warst du? Wo warst du, Jens? Wo warst du? Unfassbar. Der Herr Schriftsteller versteht Worte aus der realen Welt. Wo warst du? Wo warst du? Jens? Was? Ein Sicherheitstest. Schau auf meine Lippen und wiederhole, was ich jetzt sage. Manchmal hasse ich dich wirklich. Fast. Mein kleiner Dorfchronist, fast. Ich bin und bleibe eben erfolglos, meine Liebe. Das hast du schließlich immer gesagt. Gedacht, Jens. Das ist ein Unterschied. Ich weiß nicht, welche Variante mir besser gefällt. Zweiter Versuch. Schau auf meine Lippen. Sie sind rot und voll. Was Sie sagen, will ich wissen. Schwer. Ah, doch, jetzt habe ich es. Und? Ich habe eine Affäre. Ach, Kafkachen. Richtig oder falsch, Sandra? Hör bitte auf damit, wir sind doch keine Kinder. Wir haben keine Kinder, muss es heißen. Und das ist auch gut so. Affäre. Richtig oder falsch? Das ist dir die Frage. Falsch. Falsch. Falsch. Aber aller guten Dinge sind drei. Ménage à trois. Letzter Versuch, Herr Raban. Konzentrier dich auf meine Lippen. Na? Ach, egal. Stopp! Warte mal. Ich hab's gleich. Weißt du, was Lucy von gegenüber vor ein paar Tagen zu mir meinte? Sie hätte auf der grünen Wiese einen Mann gesehen, der gerannt sei, als würde es um sein Leben gehen. Jemand wird sterben. Was? Das hast du gesagt, stimmt's? Deine Lippen. Jetzt hör schon auf, du angehender Großverdiener. Jemand wird sterben. Übertreib's nicht. Einverstanden. Jens? Ja? Darf ich deinen Text lesen? Klar. Liegt oben auf meinem Tisch. Bin gespannt, was du sagst. Jemand wird sterben. Na klar. So, dann wollen wir noch mal sehen, Kafkachen, was all deine einsamen, abwesenden Stunden so hervorgezaubert haben. Respekt, Kafkachen. Titel. Der Titel entscheidet über Leben und Tod eines Werkes. Sagst du doch immer. Na dann, Leben oder Tod, Kafkachen. Die Tochter des Onslow Kirby. So, das soll reichen für heute. Was? Wo bin ich? Boah, mir ist so schwindelig. Die Verschiebung, Fräulein Schlüter. Wenn sich die Gelegenheit bietet und Sie es möchten, können wir an dieser Stelle weitermachen. Versprochen. Versprochen. Und dann erzähle ich Ihnen auch mehr über das Archiv und die Jünger des Onslow Kirby. War das ein Geheimorden? Mönche, Kutten, Elixiere des Teufels, Wie ich sehe, geht es Ihnen schon wieder besser, aber Witze sind in dieser Situation nicht angebracht, Fräulein Schlüter. Das werden Sie ganz bald schon verstehen. Obwohl auch der alte Nissen einem guten Witz nicht abgeneigt ist. Entschuldigung. Schon gut. Es liegt in Ihrer Natur. Da wir uns ja bereits seit 10 Minuten kennen, freut es mich ganz besonders, dass Sie mein Wesen bereits entschlüsselt haben. Vielleicht hat es ja etwas mit diesen Schichten oder dieser Zone zu tun, die Sie erwähnten. Oder mit einem gewissen Mann. Einem Mann? Ja, Sie haben von einem Mann gesprochen, mit dem Sie auf einer Draisine gefahren sind. Ich kenne aber keinen Mann mit einer Draisine. Wachulke? Aber mein Mann hat keine Draisine. Davon gehe ich aus, aber der Mann, gegen dessen Rücken Sie sich pressten, hatte eine. Wie unser Pachulke. Ich habe mich gegen den Rücken gepresst? Die Verschiebung, ich sagte es Ihnen ja schon. Das klingt ein bisschen, als wären wir bei einer Folge Akte X gelandet. Ja, in Deisdorf passieren Dinge, die mit der normalen... Da fallen mir diese wunderschönen Gartenzwerge in unserer Einfahrt ein. Ah, die waren von Rattlers Frau. Ja, das sagte uns der Makler auch. Wir sind nur noch immer nicht dazu gekommen, sie in die Mülltonne zu werfen. Es wird ein regelrechtes Massaker, sage ich Ihnen. Es sind so viele. Nachdem Luise gestorben war, hat Ernst jeden einzelnen Gartenzwerg mit einem Namen getauft. Ja? Als wären sie die Kinder, die er mit Luise niemals haben konnte. Oh, Volltreffer, richtig? Volltreffer. Aber Rattler ist nicht nachtragend. Ein netter Kerl, singt auch in unserem Chor. Ja, natürlich. Wer singt hier schon nicht in Ihrem Chor? Sie, Fräulein Schlüter. So, ich glaube, ich sollte jetzt besser gehen. Warten Sie, Fräulein Schlüter. Da ist noch was Sie wissen sollten. Fräulein Schlüter ist ganz Ohr? Es regnet noch. Okay. Das heißt, ich soll bleiben. Sie würden sich den Tod holen, wenn Sie jetzt gehen. Dann aber her mit Ihrer Hand. Die sieht nämlich gar nicht gut aus. Verbandskasten? Hier. Was macht Ihr Mann nochmal beruflich? Wie gesagt, er ist Autor. Interessant. Ja, seit gestern bei seinem Lektor in Hamburg. Will heute Nacht zurückkommen und morgen an dem Marathon teilnehmen. Laufen ist seine Passion, sagt er immer. Viele erfolglose Autoren rennen um ihr Leben. Auch viele erfolgreiche. Ja, aber die sterben nicht. Und nun legen Sie endlich Ihren Arm auf den Tresen. Oh, Mann. Entschuldigung. Wie meinen Sie das? Ich will Sie nicht beunruhigen, Fräulein Schlüter. Aber Ihr Mann ist nicht in Hamburg. Oh. Meinen Sie den Mann mit der Dresine? Entschuldigung. Namen tun nichts zur Sache, Fräulein Schlüter. Bachulke oder Henry Krofen, so wie er auch in dem Buch Ihres Mannes genannt wird. Aua. In dem Buch meines Mannes? Sie sagten doch eben, Ihr Mann sei Autor. Ja, das ist er. Und er wollte zu seinem Verleger fahren. Ja. Na, fragen Sie ihn. Er kommt erst heute Nacht wieder zurück. Aber was erzähle ich Ihnen das überhaupt? Er ist nicht in Hamburg, Fräulein Schlüter. Woher? Glauben Sie mir einfach. Ein Scheiß werde ich. Morgen müssen Sie den Verband wechseln. Können Sie das? Es wird jemand sterben. Doch, ich glaube, ich gehe jetzt besser. Danke für Ihre Gastfreundschaft, Herr Nissen. Was schulde ich Ihnen? Nichts. Die Drinks gehen aufs Haus. Herr Nissen. Der Titel. Der Titel entscheidet über Leben und Tod eines Werkes. Sagst du doch immer. Die Tochter des Onslow Kirby. Arme und Beine sind mir schwer an diesem Morgen. Die Sohle an meinem rechten Stiefel hat sich gelöst. Wenn ich stehen bleibe, um mich auszuruhen, stehe ich auf meinem linken Bein wie auf einem Leuchtturm. Seit meinem überhasteten Aufbruch in den Wald von Deisdorf ist mir kein einziger Mensch begegnet. Hin und wieder bleibe ich stehen und schaue mich um. Hin und wieder bleibe ich stehen und schaue mich um, als wäre jemand hinter mir. Aber da ist nie jemand. Kleine hölzerne Gehöfte, die früher einmal als Wachposten gedient haben. Eine kleine in die Erde eingetiefte Hütte. Ich gehe bis zur Tür. Öffne sie vorsichtig und trete ein. Sie ist barfuß. Sie blickt mich lächelnd an. Ihre strahlenden Augen, ihre von Sommersprossen gepunkteten Oberarme, die in der schwachen Wintersonne glänzen. Plötzlich habe ich wieder das Gefühl, dass jemand hinter mir steht. Ich zähle leise bis 3 und drehe mich um. Nichts, nur die offenstehende Tür. Dahinter die Dunkelheit des Waldes. Ich kann meinen Atem hören. Ihr Kleid lässt meinen Blick über ihre zarten Schlüsselbeinknochen gleiten. Sie streicht sich den Schweiß von der Stirn. Hallo? Ist da jemand? Jens? Bist du das? 3 Worte, mit Bleistift geschrieben. Jens! Die sanfte, hilflose Bewegung ihrer Hände. Ihr Gesicht. Mit zittrigen Fingern reiße ich das Namensschild von ihrer Brust. S. Schlüter, Filialleiterin. Dann verlasse ich das Haus. Ich heiße Henry. Henry Krofen. Ich bin allein. Niemand ist mir gefolgt. Ich bin der einzige Mensch in diesem Teil des Waldes. Mit einem beunruhigenden Gefühl der Leere ziehe ich weiter. Es hat zu regnen angefangen. Im Hafen, auf der abgetakelten Hansa Nord, steht Nissen. Mit einer Eishacke in der Hand läuft er das Deck auf und ab. Als er mich erblickt, bleibt er für einen kurzen Moment stehen. Dann holt er weit aus und schwingt die Hacke mit beiden Händen über den Kopf hinweg ins Eis. Die Tochter des Onslow Kirby. Hörspiel von Matthias Caro. Mit Sandra Schlüter und Lou Kirby, Julia Nachtmann, Jens Raban, Thilo Werner, Eduard Nissen, Michael Wittenborn, Henry Krofen und Pachulke, Niki von Tempelhoff. Komposition Sabine Wortmann. Gesang Almut Kühne. Trompete Nikolaus Neuser. Technische Realisation Gerd-Ulrich Poggensee und Nicole Graul. Regieassistenz Lisa Krumme. Regie Oliver Sturm. Dramaturgie Christiane Ohaus. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2019.